Bei Einbruch der Dämmerung zog Mrs. Longo los, um bei Francescos Klassenkameraden anzuklopfen. War Francesco mit ihnen nach Hause gegangen? Die Jungen und Mädchen schüttelten die Köpfe. Wann hatten sie ihn zuletzt gesehen? Die Kinder erinnerten sich zwar, Francesco vormittags in der Schule gesehen zu haben, doch niemand war ihm nach der Mittagspause noch einmal begegnet. Mrs. Longo bedankte sich, lief zur Schule und erwischte den Hausmeister gerade noch, bevor er Feierabend machte. Gesehen hatte er nichts. Es wurde schon dunkel, als sie es bei Francescos Lehrern versuchte. Niemand hatte den Jungen Nachmittag gesehen. Nach dem Besuch beim letzten Lehrer machte sich Mrs. Longo auf den Heimweg, unablässig leise zu Santa Lucia betend, der Schutzheiligen der kleinen Kinder. Wie die meisten Jungs hatte auch Francesco eine Vorliebe für Spielsachen und Süßkram, weshalb Mrs. Longo auf dem Heimweg in jedem Lädchen der Bleecker Street und sogar an den italienischen Obstständen nach ihm fragte. War Francesco heute da gewesen? Die Besitzer verneinten. Als sie aus dem letzten Laden kam, ließ sie den Blick über die Straße schweifen. Dort spielten hunderte Kinder aus dem dicht bevölkerten Viertel, schrieb ein Reporter, und alle paar Sekunden machte das Herz der Signora einen Sprung, wenn sie einen Jungen erblickte, der aus der Ferne aussah wie Francesco. Mrs. Longo stellte sich dann vor, wie sie ihren Sohnemann versohlen und ihn ohne Abendbrot ins Bett schicken würde. Doch als sich jeder vermeintliche Francesco bald doch als fremdes Kind entpuppte, machte sie sich bittere Vorwürfe wegen ihrer grausamen Gedanken und schwor, wenn er nach Hause käme, was er sicher täte, bevor es dunkel war, würde sie ihm Ravioli und Kuchen mit Zuckerglasur zum Nachtmahl servieren und ihn fest in den Armen halten, bis er ins Bett musste. Um 8 Uhr tauchte nicht etwa Francesco auf, sondern ein Brief unter der Tür. Ein Eilbriefumschlag, abgestempelt in Brooklyn um 17.30 Uhr. Darin stand: Lieber Freund, suchen Sie nicht nach Ihrem Sohn Francesco, er ist in guten Händen. Wir verlangen die Summe von $5.000. Erfährt die Polizei hiervon, erhalten Sie die Leiche Ihres Sohns per Paketdienst. Francesco war vom Bund entführt worden. Kaum hatte Francescos Vater das gelesen, eilte er auch schon zu seinem Schwager und platzte durch die Haustür. »Wärst du damals nicht so feige gewesen«, brüllte er die Fiore an, »hätte man mir heute nicht meinen Sohn weggenommen.« Er war überzeugt, dass sein Sohn bei derselben Bande war und verlangte die Namen der Entführer seines Neffen. »Du sagst, die Black Hand bringt dich um, wenn du es mir sagst«, drohte er. »Aber wenn du es mir nicht sagst, töte ich dich.« Trotzdem verriet die Fiore nicht die Namen. So grimmig Francesco Senior auch war, die Black Hand fürchtete er noch mehr. Dennoch begleitete die Fiore seinen Schwager zur Polizeiwache in der MacDougall Street, wo die beiden nach dem diensthabenden Detective fragten. Aus dem Hinterzimmer trat Rocco Cavone. Auch nach der Ermordung seines Mentors Petrosino hatte der weiter gegen die Black Hand ermittelt. Noch am selben Abend erfuhr Commissioner Woods von dem Fall. Es war die erste Entführung durch die Black Hand, seit er das Ruder übernommen hatte. Er bestellte den Captain des Bombenkommandos, der mit dem Bund vertraut war, in sein Büro. »Kümmern Sie sich höchstpersönlich darum«, befahl er. »Vergessen Sie alles andere, bis Sie den Jungen haben. Setzen Sie jeden einzelnen Detective ein, wenn nötig. Scheuen Sie keine Mühen, die Täter zu überführen. Aber so, dass wir es Ihnen vor Gericht einwandfrei nachweisen können.« Woods erklärte dem Beamten, er wolle nicht nur die Geldeintreiber und sonstigen Handlanger, sondern auch die Hintermänner. Zeit, Geld und Aufwand spielten keine Rolle. Die Detectives sollten sich der Entführung widmen, bis sie eine wasserdichte Anklage beisammen hatten. Ein solches Mandat hatte Petrosino nie bekommen. Woods war entschlossen, den Bund mit dem Fall Longo ein für allemal zu vernichten.